über 800 Seiten, so viel hat der Roman Dämonen von Fjodor Dostojewski. Da schrecken manche zurück und denken, durch so ein dickes Ding, da komme ich doch nie durch. Wir wollen Ihnen hier im Radiofeuilleton Mut machen, Mut zu dicken Büchern. Über Thomas Manns 1400 Seiten Schmöker Josef und seine Brüder haben wir schon gesprochen in dieser Reihe. Auch über die umfangreichen Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. Und heute wollen wir Ihnen Dostojewskis Dämonen ans Herz legen. Ein Buch, das 1872 zuerst erschienen ist. Die Schriftstellerin Julie C. ist eine überzeugte Dämonenleserin. Sie selbst ist mit dem Roman Adler und Engel bekannt geworden. Mit 450 Seiten auch kein ganz schlankes Buch. Julie C., ich grüße Sie. Wie kam es denn dazu, dass Sie Dostojewskis Dämonen gelesen haben das erste Mal? Ich bin schon davor eigentlich eine begeisterte Dostojewski-Leserin gewesen und ich muss zugeben, dass mir ein bisschen ähnlich ging, wie Sie es in der Anmoderation gesagt haben. Ich stand vorm Regal und dachte, ach Mensch, jetzt so ein dickes Ding, habe ich genug Zeit, und irgendwann war das Buch einfach fällig. Also geplant, es zu lesen, hatte ich schon länger. Und wie haben Sie es angestellt? Ich habe beim Studium, als ich mehrere mehrbändige Bücher zu lesen hatte oder lesen wollte, mich dann richtig eingeigelt, ein paar Wochen nur mit diesen Büchern. Sind Sie auch bei Dostojewski so vorgegangen? Nein, das kann ich gar nicht. Also die Zeiten, wo ich wirklich am Stück mehrere Tage nur lesen konnte und mich damit einigeln konnte, sind vorbei. Das erlaubt irgendwie meinen Arbeitsalltag nicht mehr. Und ich habe mir deshalb schon vor längerem angewöhnt, bei jeder Gelegenheit und immer zwischendurch zu lesen. Ich kann das inzwischen auch ganz gut. Also ich brauche nicht viele Stunden am Stück oder gar mehrere Tage, um mich auf ein Buch einlassen zu können. Das wird immer bei Gelegenheit gemacht und sei es nur 20 Minuten, wenn ich gerade ein bisschen Zeit habe. Und was hat Sie nun bei der Stange gehalten, bei den Dämonen, über diese vielen hundert Seiten hinweg? Es ist vor allem der Humor. Ich habe die ersten 40 Seiten des Buchs gelesen, also quasi den Anfang, und ich konnte es wirklich kaum glauben, wie witzig dieses Buch ist, weil Dostojewski ist nicht gerade als Humorist bekannt. Also das ist nicht sein Ruf, das stellt man sich nicht unter seinen Werken vor. Ich dachte am Anfang, ich würde das vielleicht missverstehen und würde das ironisch lesen, aber es ist tatsächlich ein hochironisches, sarkastisches, sehr witziges Buch, und das ist Sprachwitz, das ist, wie die Figuren auf den Arm genommen werden vom Erzähler. Das, abgesehen von der Handlung und davon, dass es auch spannend ist vom Plot her, hält einen das mühelos bei der Stange, weil es sich eben einfach sehr lustig liest. Ich staune jetzt, was Sie erzählen, Julie C., weil ich habe ein bisschen was über das Buch gelesen. Es selbst kenne ich nicht, und da steht immer, es ist eine Auseinandersetzung mit dem Nihilismus in Russland. Es geht um Mordtaten, es geht um die Wiederkehr des Religiösen. Das sind ja alles Themen, die nicht so richtig den Humor versprechen. Wo kommt der Humor her in diesem Buch? Es geht vor allem, also der Witz, den Witz schlägt er vor allem wie Funken aus der Auseinandersetzung mit seinen Figuren, denn Dostojewski hat ein unglaubliches Talent, Figuren lebendig werden zu lassen. Und wenn man das Nachwort liest, dann weiß man, dass einige dieser Figuren auch Zeitgenossen von ihm waren. Also er kennt diese Menschen tatsächlich und er nimmt sie ganz böse auf den Arm. Und selbst wenn man die Vorlagen nicht kennt, kann man nicht anders als lachen, weil er trifft bestimmte Typen, also den Großschriftsteller oder den jungen, politisch engagierten Heißsporn. Also ganz bestimmte Stereotypen, die wir auch heute noch in der Gesellschaft kennen, werden dort ganz scharfsinnig zerpflückt, und daraus schlägt er Witz, auch wenn die Handlung und das Thema natürlich eigentlich tragisch und schwer ist, aber das widerspricht sich ja gar nicht. Also gerade den Schrecken kann man mit Humor ja oft ganz gut am Wickel fassen. Können Sie ganz knapp umreißen, um was es eigentlich geht, was für eine Art Geschichte Dostojewski in diesen Dämonen erzählt? Die Geschichte ist sehr verzweigt, deswegen versuche ich nur den Erzählrahmen kurz zu beschreiben. Also das spielt im späten 19. Jahrhundert in Russland und in einer kleinen Provinzstadt unweit von St. Petersburg. Und gegen Anfang des Buchs kommen in diese Stadt zwei Personen zurück, junge Männer, die länger im Ausland gelebt haben. Und gerade einer von denen, also ganz besonders der eine von denen, ist politisch ganz stark aufrührerisch, muss man sagen. Er will einen Umsturz. Wobei aber das ganze Buch über eigentlich nicht klar wird, mit welchem Ziel. Er will einfach Revolution um der Revolution willen. Das erinnert fast so ein bisschen an die heutige Zeit, wo auch ständig davon gesprochen wird, es müsste sich was ändern, aber keiner weiß was. Und dieser junge Mann macht eine Art Gruppe, eine Art Widerstandsgruppe organisiert er, und seine Bemühungen, dort die Regierung zu sabotieren und die Politik zu sabotieren, führt am Ende in eine grauenvolle Tragödie. Es gibt einen Aufstand, es sterben ganz viele Menschen, es geschehen Morde und so weiter. Also das ganze Buch spannt den Bogen einer eigentlich lächerlichen, sinnlosen Revolution, die am Ende in die menschliche Katastrophe führt. Und die Literaturlexiker sagen nun dazu, ich habe schon angesprochen, diese Dämonen, das sei Dostojewskis Auseinandersetzung mit Nihilismus und Atheismus, mit dem Abfallen von Gott. War das für Sie beim Lesen auch das wichtigste Thema des Buches? Für mich war vor allem der Wunsch, einfach Dinge zu verändern, um der Veränderung willen, das wichtigste Thema. Wobei das mit dem, was Sie sagen, zusammenhängt. Also ich glaube, dass wir da eine ganz deutliche Parallele auch ziehen können zur Gegenwart. Es ist eben damals ein Wertesystem untergegangen, nicht nur das religiöse Wertesystem, sondern auch das starke zaristische Russland ist zerbrochen und es folgen dann auf solche Zusammenbrüche orientierungslose Gefühle in der Gesellschaft und ein bisschen ist es vielleicht bei uns nach dem Ende des Kalten Krieges auch so gekommen und die Menschen fallen vom Glauben ab und gleichzeitig haben sie aber irgendwie das Gefühl, es müsse sich was ändern, aber ein neues Ziel ist noch nicht entstanden. Sie wissen gar nicht, wo sie hinwollen und stiften dann unter Umständen eben Unfrieden. Und dieses politische Agieren ohne klares Ziel vor Augen, das ist es, worum es in dem Buch eigentlich die ganze Zeit geht und das hat mich am stärksten fasziniert, vielleicht weil ich darin auch so eine gewisse Aktualität eben gesehen habe. Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit der Autorin Julie C. über die Freude am Lesen dicker Romane, im speziellen Fall jetzt die Dämonen von Dostojewski. Was Sie schildern, worum es geht in dem Roman, um Umbrüche, um Orientierungslosigkeit, kommt man dann als geläuterter Konservativer aus dem Buch wieder raus? Nee, ich glaube, es hat meine Einstellung zum Leben oder zur Politik nicht tatsächlich beeinflusst oder verändert, aber es macht einen doch ein wenig nachdenklich und ermahnt zumindest zur Bedachtsamkeit. Also es ermahnt einen dazu, im politischen Bereich nicht Impulsen nachzugeben, sondern sich erst dann zu äußern und erst dann einzugreifen, wenn man nicht nur gegen etwas ist und einfach nur etwas abschaffen möchte, sondern auch tatsächlich eine handfeste Alternative zu bieten hat. Weil das ist genau das Dilemma oder Drama der Figuren in Dostojewskis Roman. Sie wollen unbedingt was abschaffen, aber sie wissen nicht, was sie dafür wieder neu anschaffen wollen. Und so endet das Ganze eben im Chaos und quasi im Nichts am Ende. Julie C., wenn wir hier über dicke Bücher reden mit einer Autorin, dann wüsste ich aber auch gern, wie ist das für Sie als Praktikerin, wenn Sie schreiben, das dicke Buch, hat das eine besondere Verlockung für eine Schriftstellerin, so nach dem Motto, ich schaffe mir mal einen richtig großen Kosmos, ein eigenes Reich, über das ich gebieten kann? Kennen Sie diese Verlockung? Ja, unbedingt. Also ich bin schon seit ich ein Kind war ein Fan von möglichst langen und dicken Geschichten und Büchern, gerade weil dort eben die Möglichkeit einzutauchen und sich dieser Welt komplett anheimzugeben größer ist als bei einem Buch, was kurz ist und schnell wieder vorbei. Denn so epische Werke wie das von Dostojewski nehmen sich ja auch die Zeit, wirklich sämtliche Figuren und auch die örtlichen Gegebenheiten, die gesellschaftliche Situation so genau zu beschreiben, dass man tatsächlich darin leben kann in der Fantasie. Und dieses Gefühl, was ich da beim Lesen entwickle, ist dem Gefühl, was ich optimalerweise beim Schreiben habe, nicht unähnlich. Denn egal wie lang meine eigenen Texte dann im Zweifel werden, es ist doch erforderlich, dass ich mich auf genau die gleiche Weise eben einlasse auf diese Welt. Und das geht eben am besten, wenn die auch möglichst, also für mich am besten, wenn die möglichst ausufernd und detailliert und reich beschrieben wird. Und arbeiten Sie denn gerade an einem über 800-Seiten-Roman? Nein, leider nicht. Mein neues Buch, was bald erscheint, ist sogar kürzer als das vorherige. Aber es gibt noch einen Stoff quasi in der Schublade, von dem ich glaube, dass er, wenn ich mich daran wagen sollte, wenn ich tatsächlich versuchen wollte, ihn umzusetzen, dass er einen ähnlichen Umfang, wahrscheinlich auch 800 Seiten brauchen würde, um tatsächlich fertig zu werden. Keine Angst vor dicken Büchern. Die Schriftstellerin Julie C. hat uns Lust auf den dickleibigen Roman Dämonen von Dostojewski gemacht. In einer Serie hier im Radio Feuilleton, in der wir immer wieder über möglichst dicke Romane reden. Julie C., vielen Dank für das Gespräch. Danke, tschüss.